Der Schauspieler Lars Eidinger hat mit der Firma Bre eine Tasche aus Leder designt, deren Muster aussieht wie das einer Aldi-Tüte. Die Tasche kostet 550 Euro. Eidinger posierte mit dieser Tasche in der Hand vor einem obdachlosen Nachtlager. Man sieht Schlafsäcke vor einer Wand liegen. Eidinger steht mit hängenden Schultern davor und prägt eine ausgewaschene Jeansjacke, einen Kapuzenpulli und eine zu weite schwarze Hose. Wahrscheinlich kostet sein Outfit auf diesem Bild mehrere tausend Euro. Es soll aber offensichtlich eine Referenz auf die Kleidung von Obdachlosen sein. Er sagte, die Tüte wäre nicht zynisch gemeint, sie wäre eher eine Hommage an den Alltag, an die Dinge des täglichen Gebrauchs. Lars Eidinger fühlt sich dazu berechtigt, Obdachlose, arme Menschen als Kulisse für Fotos zu verwenden und zynisch wirkende Taschenmodelle zu tragen. Wenn Lars Eidinger sagt, dass die Tasche nicht zynisch gemeint ist, dann nimmt er dabei völlig selbstverständlich die Deutungshoheit über seine eigenen Handlungen in Anspruch. Würde ein Obdachloser Lars Eidinger ins Gesicht rotzen und danach sagen, dass das nicht beleidigend gemeint sei, sondern nur die Realität seines Alltags reflektiere, dann hätte Lars Eidinger immer noch die Deutungshoheit, nicht der Obdachlose.